Am Abend ging ich zum Seeufer hinunter, wo Elgin wieder auf der Bank saß. Ich setzte mich neben ihn. »Haben Sie Ihre Notizen ins Reine geschrieben?« Er ließ das Feuerzeug mit einem Klicken auf- und zuschnappen. »Das mache ich heute noch. Was war in dem Reagenzglas?« »Nichts Besonderes. Flurazepam. Noch nicht einmal eine besonders hohe Dosis, stark verdünnt.« »Kein Medikament kann das verursachen, was wir gesehen haben.« »Nein, aber es hat sie empfänglicher gemacht. Ich habe ihr gesagt, was sie tun soll, und sie hat es getan. Sie hat gewissermaßen einen Blick auf die Realität hinter dem Traum geworfen, vorausgesetzt, dass die Realität, wie wir sie kennen, eine solche zulässt.« »Was mit ihren Zähnen passiert ist, ja.« Er war wieder die Ruhe selbst. »Bemerkenswert, finden Sie nicht auch? Es ist übrigens auf den Polaroids zu sehen, nur falls Sie denken, wir hätten dieselbe Halluzination gehabt.« »Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber was haben Sie letztlich vor?« »Jetzt wollen Sie es also wissen?« »Ja, jetzt will ich es wissen.« »William, haben Sie schon einmal über die Existenz an sich nachgedacht? Sich so richtig Gedanken darüber gemacht? Das tun nur die wenigsten.« »Ich habe darüber nachgedacht und auch Ihr Ende erlebt.« »Im Krieg, meinen Sie?« »Ja.« »Aber Kriege sind menschliche Angelegenheiten. Im Vergleich zum Universum, das alle Existenz und die beiden Richtungen der Zeit einschließt, sind menschliche Kriege so bedeutungslos wie die, die man mit einer Lupe auf einem Ameisenhaufen betrachten kann. Die Erde ist unser Ameisenhaufen und die Sterne, die wir nachts sehen, sind nur die erste Handbreit der Ewigkeit. Vielleicht werden wir irgendwann unsere Teleskope ins All schießen, bis zum Mond, zum Mars oder darüber hinaus, und sie werden uns Galaxien über Galaxien zeigen, Sternennebel hinter Sternennebeln, unvorstellbare Wunder immer weiter bis zum Rand des Universums, wo uns womöglich ein neues Universum erwartet. Und jetzt stellen Sie sich das andere Ende dieser Skala vor.« Er legte das Sippo weg, beugte sich vor, hob eine Handvoll Sand vom Seeufer auf und ließ ihn durch die Finger rieseln. »Hier in meiner Faust sind 10.000 kleine Stückchen der Erde. Vielleicht auch 20 oder gar 50.000. Jedes besteht aus einer Milliarde oder einer Billion oder einem Gogolplex von Atomen und Protonen, die ihre Bahnen ziehen. Was hält das alles zusammen? Was ist die verbindende Kraft?« »Und dazu haben Sie eine Theorie?« »Nein, aber jetzt habe ich sozusagen ein Mikroskop. Sie waren Zeuge, genau wie ich. Nehmen wir einmal an, dass unsere Träume die Barriere zwischen uns und dieser unendlichen Matrix der Existenz sind, und die verbindende Kraft ist das Bewusstsein. Nehmen wir weiterhin an, dass wir diese Barriere nicht dadurch überwinden, indem wir sie durchbrechen, sondern indem wir einen Blick darunter hindurchwerfen, wie ein Kind, das unter der Zeltwand hindurchlugt, weil es die Zirkusvorstellung sehen will. Normalerweise errichtet man eine Barriere nicht ohne Grund.« Er lachte, als hätte ich einen Witz gemacht. »Wollen Sie Gott sehen?« »Ich will sehen, was dahinter ist. Ob mir das gelingt, ist fraglich. Doch was wir heute gesehen haben, lässt mich glauben, dass es zumindest möglich ist. Der Boden war in Ihrem Traum zu schwer für Sie, aber wir haben ja noch 11 weitere Testpersonen. Eine davon ist vielleicht stärker.« Das war der Augenblick, wo ich mich hätte verabschieden sollen.